Heute ist der erste Eurofighter gelandet. In den nächsten 2 Jahren werden dann noch die anderen 14 Stück folgen. Massive Angriffe, auch auf die Errungenschaften der Arbeiterinnenbewegung, auch in Österreich. Die Abschaffung des 8-Stunden-Tages, die Gewerkschaftsbürger, die brav mitgeschlagen hat, das ist nur ein Punkt, sogar für Deswegen kämpfen wir hier gegen die Verschlechterung